vorbei. Man hat ihn langsam umgebracht, sein Mörder ist noch frei und die Welt lächelt an Gedanken. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Wir sind dankbar.